Hören Sie heute die Hörspielfassung von Lessings »Die Juden«, und zwar in einer historischen Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1966. In der Regie von Klaus Gmeiner, dem wir viele herausragende Hörspielfassungen von klassischen Stoffen verdanken. In der Reihe »Die ganze Welt ist Bühne« bringt das Landesstudio Salzburg das Lustspiel »Die Juden« von Gotthold Ephraim Lessing. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher sind Michael Stich, Branko Samarowski, Martin Krumm, Robert Tessen, ein Reisender, Wolfgang Stendar, Christoph, dessen Bedienter, Peter Striebeck, der Baron, Hans Hessling, ein junges Fräulein, dessen Tochter, Dietlind Haug, Lisette, Hilmar Gauthier. Aufnahme und Schnitt Josef Adelberger und Therese Eibner. Rundfunkbearbeitung und Regie Klaus Gmeiner. Du dummer Michelstich! Du dummer Martin Krumm! Aber wir wollen es nur gestehen, wir sind beide erzdumm gewesen. Zwei auf einen nicht angekommen, den wir mehr totgeschlagen hätten. Wie hätten wir es aber klüger können anfangen? Waren wir nicht gut vermummt? Ja. War nicht der Kutsch auf unserer Seite? Konnten wir was dafür, dass uns das Glück so einen Querstrich machte? Ja, du. Wenn ich's bei Lichte besehe, so sind wir kaum dadurch auf ein paar Tage länger dem Strick entgangen. Ah, es hat sich was mit dem Stricke. Wenn alle Diebe gehangen würden, die Galgen müssten dichter stehen. Ich glaube, die Herren Richter werden aus Höflichkeit die Dinge gar eingehen lassen. Zu was sind sie auch nütze? Zu nichts als aufs Höchste, dass unser einer, wenn er vorbeigeht, die Augen zublinzt. Oh, das tue ich nicht einmal. Mein Vater und mein Großvater sind daran gestorben. Was will ich's besser verlangen? Ich schäme mich meiner Eltern nicht. Aber die ehrlichen Leute werden sich deiner schämen. Hä? Du hast noch lange nicht so viel getan, dass man dich für ihren rechten Sohn halten kann. Oh, denkst du denn, dass es deswegen unserem Herrn soll geschenkt sein? Und an dem verzweifelten Fremden, der uns so einen fetten Bissen aus dem Munde gerissen hat, will ich mich gewiss auch rächen. Seine Uhr soll er so richtig müssen da lassen. Sieh, da kommt er gleich. Geh, ich will mein Meisterstück machen. Halbpart. Geh. Halbpart. Ich will mich dumm stellen. Ganz dienstwilliger Diener, mein Herr. Habt ihr nicht meinen Bedienten gesehen? Ihnen zu dienen? Nein. Aber ich habe wohl von der preiswürdigen Person sehr viel Gutes zu hören, die Ehre gehabt. Und es erfreut mich also, dass ich die Ehre habe, die Ehre ihrer Bekanntschaft zu genießen. Man sagt, dass sie unseren Herrn gestern abends auf der Reise aus einer sehr gefährlichen Gefahr sollen gerissen haben. Wie ich nun nicht anders kann, als mich des Glücks meines Herrn zu erfreuen, so erfreue ich mich. Ich errate, was ihr wollt. Ihr wollt euch bei mir bedanken, dass ich eurem Herrn beigestanden habe. Ja, ganz recht, eben das. Ihr seid ein ehrlicher Mann. Das bin ich. Und mit der Ehrlichkeit kommt man immer auch am weitesten. Es ist mir kein geringes Vergnügen, dass ich mir durch eine so kleine Gefälligkeit so viel rechtschaffende Leute verbindlich gemacht habe. Ihre Erkenntlichkeit ist eine überflüssige Belohnung dessen, was ich getan habe. Es war meine Schuldigkeit. Und ich müsste zufrieden sein, wenn man es auch für nichts anderes als dafür angesehen hätte. Ihr seid allzu gütig, dass ihr euch dafür bei mir bedanket, was ihr ohne Zweifel mit ebenso vielem Eifer würdet erwiesen haben, wenn ich mich in ähnlicher Gefahr befunden hätte. Kann ich euch sonst worin dienen, mein Freund? Oh, mit dem Dienen, mein Herr, will ich Sie nicht beschweren. Ich habe meinen Knecht, der mich bedienen muss, wann's nötig ist. Aber wissen möchte ich wohl gern, wie es doch dabei zugegangen wäre. Wo war's denn? Waren's viele Spitzbuben? Wollten sie unseren guten Herrn gar ums Leben bringen oder wollten sie ihm nur sein Geld abnehmen? Ich will euch mit wenigem den ganzen Verlauf erzählen. Es mag ungefähr eine Stunde von hier sein, wo die Räuber euren Herrn in einem hohlen Wege angefallen hatten. Ich reisete eben diesen Weg, und sein Schreien um Hilfe bewog mich, dass ich nebst meinem Bedienten eilends herzuriet. Ich fand ihn in einem offenen Wagen. Zwei vermummte Kerle machten sich schon über ihn her. Ob sie ihn umbringen oder ob sie ihn nur binden wollten, ihn alsdann desto sicherer zu plündern, weiß ich nicht. Ach, freilich haben sie ihn wohl umbringen wollen, die gottlosen Leute. Das will ich eben nicht behaupten. Glauben Sie mir nur, sie haben ihn umbringen wollen. Ich weiß ganz gewiss. Woher könnt ihr das wissen? Sobald mich die Räuber ansichtig wurden, verließen sie ihre Beute und liefen dem nahen Gebüsche zu. Ich löste das Pistol auf einen, doch es war schon zu dunkel und er schon zu weit entfernt, dass ich also zweifeln muss, ob ich ihn getroffen habe. Nein, getroffen haben sie ihn nicht. Wie wisst ihr das? Ich meine nur so, weil es doch schon finster gewesen ist. Und im Finstern soll man, höre ich, nicht gut zielen können. Ich kann euch nicht beschreiben, wie erkenntlich sich euer Herr gegen mich bezeigte. Er nannte mich 100-mal seinen Erretter und nötigte mich, mit ihm auf sein Gut zurückzukehren. Ich wollte wünschen, dass es meine Umstände zuließen, länger um diesen angenehmen Mann zu sein. So, aber muss ich mich noch heute wieder auf den Weg machen. Und eben deswegen suche ich meinen Bedienten. Die Räuber, sagen Sie mir doch, wie sahen Sie denn aus? Wie gingen Sie denn? Sie hatten sich verkleidet. Aber wie? Euer Herr will durchaus behaupten, es wären Juden gewesen. Bärte trugen sie, das ist wahr. Aber ihre Sprache war die ordentliche hiesige Bauernsprache. Wenn sie vermummt waren, wie ich gewiss glaube, so ist ihnen die Dämmerung sehr wohl zustatten gekommen. Ich begreife nicht, wie Juden die Straßen sollten können unsicher machen, da doch in diesem Lande so wenige geduldet werden. Ja, das glaube ich ganz gewiss auch, dass es Juden gewesen sind. Sie mögen das gottlose Gesindel doch nicht so kennen. Ich dürfte nicht König sein. Ich ließ keinen einzigen am Leben. Gott gehüte alle rechtschaffene Christen vor diesen Leuten. Mein lieber Herr, wenn Sie wollen Glück und Segen in der Welt haben, so hüten Sie sich vor den Juden Ärger als vor der Pest. Wollte Gott, dass das nur die Sprache des Pöbels wäre. Mein Herr, zum Exempel. Ich bin einmal auf einer Messe gewesen, ja? Dem einen hatten sie im Gedränge das Schnupftuch, dem anderen die Tabaksdos, dem dritten die Uhr und ich weiß nicht, was sonst mehr wegstibitzt. Geschwind sind die. Ochsenmäßig geschwind, wenn's auf Stehlen ankommt. So behende, als unser Schulmeister nimmermehr auf der Orgel ist. Zum Exempel, mein Herr. Erstlich drängen sie sich an einen heran, so wie ich mich ungefähr jetzt an Sie. Nur ein wenig höflicher, mein Freund. Oh, lassen Sie sich doch nur weisen. Wenn Sie nun so stehen, sehen Sie, wie der Blick sind Sie mit der Hand nach der Uhrtasche. Das können Sie nun aber alles so geschickt machen, dass man schwören sollte, Sie führen mit der Hand dahin, wenn Sie dorthin fahren. Wenn Sie von der Tabaksdose reden, so zielen Sie gewiss nach der Uhr. Und wenn Sie von der Uhr reden, so haben Sie gewiss die Tabaksdose zu stehlen im Sinn. Sachte, sachte, was hat eure Hand hier zu suchen? Da können Sie sehen, mein Herr, was ich für ein ungeschickter Spitzbube sein würde. Wenn ein Jude schon so einen Griff getan hätte, so wäre es gewiss um die gute Uhr geschehen gewesen. Doch weil ich sehe, dass ich Ihnen beschwerlich falle, so nehme ich mir die Freiheit, mich Ihnen bestens zu empfehlen und verbleibe zeitleben für dero erwiesene Wohltaten meines hochzuverehrenden Herrn gehorsamster Diener, Martin Krumm, wohlbestallter Vogt auf diesem hochadeligen Rittergute. Geht nur, geht. Erinnern Sie sich ja, was ich Ihnen von den Juden gesagt habe. Es ist lauter gottloses, diebisches Volk. Gehorsamer Diener. Vielleicht ist dieser Kerl, so dumm er ist oder sich stellt, ein boshafterer Schelm, als je einer unter den Juden gewesen ist. Wenn ein Jude betrügt, so hat ihn unter 9 Malen der Christ vielleicht 7-mal dazu genötigt. Ich zweifle, ob viel Christen sich rühmen können, mit einem Juden aufrichtig verfahren zu sein. Und sie wundern sich, wenn er ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten sucht. Sollen Treu und Redlichkeit unter 2 Völkerschaften herrschen, so müssen beide gleich viel dazu beitragen. Gnädiger Herr? Dass man euch doch alle Zeit eine Stunde suchen muss, wenn man euch haben will. Sie scherzen, mein Herr. Nicht wahr? Ich kann nicht mehr als an einem Orte zugleich sein. Ist es also meine Schuld, dass Sie sich nicht an diesen Ort begeben? Gewiss, Sie finden mich allzeit da, wo ich bin. So, und ihr taumelt gar. Nun begreife ich, warum ihr so sinnreich seid. Müsst ihr euch denn schon früh morgens besaufen? Och, Sie reden von besaufen und ich habe kaum zu trinken angefangen. Ein paar Flaschen guten Landwein, ein paar Gläser Branntwein ausgenommen, habe ich, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, nicht das Geringste zu mir genommen. Ich bin noch ganz nüchtern. Oh, das sieht man euch an. Ich rate euch als ein Freund, die Portion zu verdoppeln. Vortrefflicher Rat. Ich werde nicht unterlassen, ihn nach meiner Schuldigkeit als einen Befehl anzusehen. Ich gehe und Sie sollen sehen, wie gehorsam ich zu sein weiß. Seid klug. Ihr könnt dafür gehen und die Pferde satteln und aufpacken. Wenn Sie mir im Scherze geraten haben, ein doppeltes Frühstück zu nehmen, wie kann ich mir einbilden, dass Sie jetzt im Ernste reden? Macht Sie etwa das junge Fräulein so aufgeräumt? Oh, es ist ein allerliebstes Kind. Geht und tut, was ich euch befohlen habe. Sie werden ernsthaft. Nichtsdestoweniger werde ich warten, bis Sie mir es das dritte Mal befehlen. Sie könnten sich übereilt haben. Und ich bin allzeit gewohnt gewesen, meinem Herrn Bedenkzeit zu gönnen. Überlegen Sie es wohl. Einen Ort, wo wir fast auf den Händen getragen werden, so zeitig wieder zu verlassen. Eure Grobheit ist unerträglich. Wenn man sich zu dienen entschließt, sollte man sich gewöhnen, weniger Umstände zu machen. Gut, mein Herr. Sie fangen an zu moralisieren. Mäßigen Sie sich, ich gehe schon. Ihr müsst wenig Überlegungen zu machen gewohnt sein. Das, was wir diesem Herrn erwiesen haben, verliert den Namen einer Wohltat, sobald wir die geringste Erkenntlichkeit dafür zu erwarten scheinen. Ihre Philosophie, mein Herr, bringt Sie um den Atem. Gut, Sie sollen sehen, dass ich ebenso großmütig bin als Sie. Ich gehe. In einer Viertelstunde sollen Sie sich aufsetzen können. In einer Viertelstunde. So wenig ich mich mit diesem Menschen gemein gemacht habe, so gemein macht er sich mit mir. Warum verlassen Sie uns, mein Herr? Ist Ihnen unser Umgang schon die wenigen Stunden, die Sie bei uns sind, zuwider geworden? Sollte mir leid tun. Verzeihen Sie mir, Fräulein. Ich habe nur meinen Bedienten befehlen wollen, alles zur Abreise fertig zu halten. Wovon reden Sie? Von Ihrer Abreise? Wann war denn Ihre Ankunft? Nicht einmal einen völligen Tag aushalten wollen, das ist zu arg. Ich sage es Ihnen, ich werde böse, wenn Sie noch einmal daran denken. Sie könnten mir nichts Empfindlicheres drohen. Nein? Im Ernst? Ist es wahr, würden Sie empfindlich sein, wenn ich böse auf Sie würde? Wem sollte der Zorn eines liebenswürdigen Frauenzimmers gleichgültig sein können? Was Sie sagen, klingt zwar beinahe, als wenn Sie spotten wollten, doch ich will es für ernst aufnehmen. Und ich sage Ihnen noch einmal, ich werde zornig werden, wenn Sie binnen hier und dem neuen Jahre wieder an Ihre Abreise gedenken. Der Termin ist sehr liebreich bestimmt. Alsdann wollten Sie mir mitten im Winter die Türe weisen und bei dem unbequemsten Wetter... Ei, wer sagt das? Ich sage nur, dass Sie alsdann etwa einmal an die Abreise denken können. Wir werden Sie deswegen nicht fortlassen. Wir wollen Sie schon bitten. Ach, da kommt der Papa. Ich muss fort. Sagen Sie ja nicht, dass ich bei Ihnen gewesen bin. Er wirft mir so oft genug vor, dass ich gern um Mannspersonen wäre. War nicht meine Tochter bei Ihnen? Warum läuft denn das wilde Ding? Das Glück ist unschätzbar, eine so angenehme und muntere Tochter zu haben. Oh, Sie urteilen zu gütig von ihr. Sie ist wenig unter ihresgleichen gewesen und besitzt die Kunst zu gefallen, die man schwerlich auf dem Lande erlernen und die doch oft mehr als die Schönheit selbst vermag, in einem sehr geringen Grade. Es ist alles bei ihr noch die sich selbst gelassene Natur. Und diese ist desto einnehmender, je weniger man sie in den Städten antrifft. Oh. Alles ist da verstellt, gezwungen und erlernt. Was könnte mir angenehmer sein, als dass ich sehe, wie unsere Gedanken und Urteile so sehr übereinstimmen? Oh, dass ich nicht längst einen Freund ihresgleichen gehabt habe. Sie werden ungerecht gegen Ihre übrigen Freunde. Gegen meine übrigen Freunde, sagen Sie? Ich bin 50 Jahre alt, Bekannte habe ich gehabt, aber noch keinen Freund. Und niemals ist mir die Freundschaft so reizend vorgekommen, als seit den wenigen Stunden, da ich nach der Ihrigen strebe. Wodurch kann ich sie verdienen? Meine Freundschaft bedeutet so wenig, dass das bloße Verlangen danach ein genugsames Verdienst ist, sie zu erhalten. Die Freundschaft eines Wohltäters? Erlauben Sie mir, ist keine Freundschaft. Wenn Sie mich unter dieser falschen Gestalt betrachten, so kann ich Ihr Freund nicht sein. Schätzen Sie mich nur nicht höher, als ich es verdiene. Aufs Höchste bin ich ein Mensch, der seine Schuldigkeit mit Vergnügen getan hat. Die Schuldigkeit an sich ist keiner Dankbarkeit wert. Dass ich sie aber mit Vergnügen getan habe, dafür bin ich genugsam durch Ihre Freundschaft belohnt. Ich habe mich noch nicht unterstehen wollen, nach Ihrem Namen, nach Ihrem Stande zu fragen. Vielleicht biete ich meine Freundschaft einem an, der... Verzeihen Sie, mein Herr, Sie haben allzu große Gedanken von mir. Verzeihen Sie meine Neugierde. Lassen Sie uns von etwas anderem reden. Sehen Sie, dass es wirkliche Juden gewesen sind, die mich angefallen haben? Eben jetzt hat mir mein Schulze gesagt, dass er vor einigen Tagen ihrer drei auf der Landstraße angetroffen. Und warum sollte ich auch daran zweifeln? Ein Volk, das auf den Gewinn so erpicht ist, fragt wenig danach, ob es ihn mit Recht oder Unrecht erhält. Die Juden haben mir sonst schon nicht wenig Schaden und Verdruss gemacht. Als ich noch in Kriegsdiensten war, ließ ich mich bereden, einen Wechsel für einen meiner Bekannten mit zu unterschreiben. Und der Jude, an den er ausgestellt war, brachte mich nicht allein dahin, dass ich ihn bezahlen, sondern dass ich ihn sogar zweimal bezahlen musste. Oh, es sind die allerboshaftesten, niederträchtigsten Leute. Was sagen Sie? Sie scheinen ganz niedergeschlagen. Was soll ich sagen? Ich muss sagen, dass ich diese Klage sehr oft gehört habe. Und ist es nicht wahr? Ihre Gesichtsbildung hat gleich etwas, das uns wieder sie einnimmt. Das Tückische, das Eigennützige, Betrug und Meineid sollte man sehr deutlich aus Ihren Augen zu lesen glauben. Aber warum kehren Sie sich von mir? Wie ich höre, mein Herr, so sind Sie ein großer Kenner der Physiognomie und ich besorge, dass die meinige... Oh, Sie kränken mich. Wie können Sie auf dergleichen Verdacht kommen? Ohne ein Kenner der Physiognomie zu sein, muss ich Ihnen sagen, dass ich nie eine so aufrichtige, großmütige und gefällige Miene gefunden habe als die Ihrige. Ihnen die Wahrheit zu gestehen, ich bin kein Freund allgemeiner Urteile über ganze Völker. Sie werden meine Freiheit nicht übel nehmen. Ich sollte glauben, dass es unter allen Nationen gute und böse Seelen geben könnte. Ach, Papa. Nunu, wohin liefst du vor mir? Was sollte das bedeuten? Vor Ihnen bin ich nicht gelaufen, Papa, sondern nur vor Ihrem Verweise. Der Unterschied ist sehr subtil. Aber was war es denn, das meinen Verweis verdiente? Oh, Sie werden es schon wissen. Sie sahen es ja. Ich war bei dem Herrn. Nun? Und der Herr ist eine Mannsperson und mit den Mannspersonen haben Sie befohlen, mir nicht allzu viel zu tun zu machen. Dass dieser Herr eine Ausnahme sei, hättest du wohl merken sollen. Ich wollte wünschen, dass er dich leiden möchte. Sein Diener packt schon auf. Und das wollte ich Ihnen eben sagen. Was, wer? Sein Diener? Ja, mein Herr, ich habe es ihm befohlen. Meine Verrichtungen und die Besorgnis, Ihnen beschwerlich zu fallen. Was soll ich ewig davon denken? Soll ich das Glück nicht haben, Ihnen näher zu zeigen, dass Sie sich ein erkenntliches Herz verbindlich gemacht haben? Oh, ich bitte Sie, bleiben Sie einige Zeit, wenigstens einige Tage bei mir. Ich habe einige meiner Anverwandten auf heute einladen lassen, mein Vergnügen mit Ihnen zu teilen und Ihnen das Glück zu verschaffen, meinen Schutzengel kennenzulernen. Mein Herr, ich muss notwendig... Da bleiben, mein Herr, ja, da bleiben. Ja. Ich laufe Ihrem Bedienten zu sagen, dass er wieder abpacken soll. Doch, da ist er schon. Nun, mein Herr, es ist alles fertig. Fort und kürzen Sie Ihre Abschiedsformeln ein wenig ab. Was soll das viele reden, wenn wir nicht dableiben können? Was hindert euch denn, hier zu bleiben? Gewisse Betrachtungen, mein Herr Baron, die den Eigensinn meines Herrn zum Grunde und seine Großmut zum Vorwande haben. Mein Diener ist öfters nicht klug. Verzeihen Sie ihm. Ich sehe, dass Ihre Bitten in der Tat mehr als Komplimente sind. Ich... ergebe mich, damit ich nicht aus Furcht, grob zu sein, eine Grobheit begehen möge. Christoph, ihr könnt gehen und wieder abpacken. Wir wollen erst morgen fort. Hört er nicht? Was steht er denn da? Er soll gehen und wieder abpacken. Von Rechts wegen sollte ich böse werden. Es ist mir auch beinahe, als ob mein Zorn erwachen wollte. Doch weil nichts Schlimmeres daraus erfolgt, als dass wir hier bleiben und zu essen und zu trinken bekommen, so mag es sein. Sonst lasse ich mir nicht gern unnötige Mühe machen. Wissen Sie das? Schweigt, ihr seid zu unverschämt. Oh, das ist vortrefflich, dass Sie bei uns bleiben. Kommen Sie, ich will Ihnen unseren Garten zeigen. Unterdessen wird es Essenszeit. Papa, Sie erlauben es doch. Ich werde euch sogar begleiten. Nein. Nein, das wollen wir Ihnen nicht zumuten. Sie werden zu tun haben. Ich habe jetzt nichts Wichtigeres zu tun, als meinen Gast zu vergnügen. Er wird es Ihnen nicht übel nehmen. Nicht wahr, mein Herr? Sprechen Sie doch nein. Es wird mich gereuen, dass ich mich so leicht habe bewegen lassen, hier zu bleiben, sobald ich sehe, dass ich Ihnen im Geringsten verhinderlich bin. Ich bitte also... Warum kehren Sie sich an des Kindes Rede? Kind? Papa... Beschämen Sie mich doch nicht so. Ich bin alt genug, mit dem Herrn spazieren zu gehen. Kommen Sie? Mein Herr, ich werde Ihnen gleich nachfolgen. Wann es Ihnen gefällig ist, meine Tochter in den Garten zu begleiten. Oh, bleiben Sie so lange, als es Ihnen gefällt. Wir wollen uns schon die Zeit vertreiben. Kommen Sie? Lisette? Ja? Dir habe ich etwas zu sagen. Nun? Ich weiß noch nicht, wer unser Gast ist. Gewisser Ursachen wegen mag ich ihn auch nicht fragen. Könntest du nicht von seinem Diener... Ich weiß, was Sie wollen. Dazu trieb mich meine Neugierigkeit von selbst und deswegen kam ich hierher. Aha. Bemühe dich also und gib mir Nachricht davon. Du wirst Dank bei mir verdienen. Gehen Sie nur. Ich sehe, er kommt. Sie werden es also nicht übel nehmen, mein Herr, dass wir es uns bei Ihnen gefallen lassen. Aber ich bitte, machen Sie sich meinetwegen keine Ungelegenheit. Ich bin mit allem zufrieden, was da ist. Lisette, ich übergebe ihn deiner Aufsicht. Lass ihn an nichts Mangel leiden. Mamsellchen? Mein Herr? Ich empfehle mich also, Mademoiselle, derer gütigen Aufsicht, die mich an nichts wird Mangel leiden lassen. Nein, mein Herr. Ich kann es unmöglich über mein Herz bringen, Sie so unhöflich sein zu lassen. Bin ich denn nicht Frauenzimmers genug, um einer kurzen Unterhaltung wert zu sein? Der Geier, Sie nehmen die Sache genau, Mamsell. Ob Sie Frauenzimmers genug oder zu viel sind, kann ich nicht sagen. Doch dem sei, wie ihm wolle, jetzt werden Sie mich beurlauben. Sie sehen, ich habe Hände und Arme voll. Sobald mich hungert oder durstet, werde ich bei Ihnen sein. Und so macht's unser Schirmeister auch. Der Henker, das muss ein gescheiter Mann sein, der macht's wie ich. Wenn Sie ihn wollen kennenlernen, er liegt vor dem Hinterhause an der Kette. Verdammt, ich glaube gar, Sie meinen den Hund. Ich merke also wohl, Sie werden den leiblichen Hunger und Durst verstanden haben. Den aber habe ich nicht verstanden, sondern den Hunger und Durst der Liebe. Einem Vertrauen, sagen Sie, ein Liebesantrag von mir wäre Ihnen nicht zuwider? Vielleicht. Wollen Sie mir einen tun? Vielleicht. Pfui, was das für eine Antwort ist, vielleicht. Und sie war doch nicht ein Haar anders als die ihrige. In meinem Munde will sie aber ganz etwas anderes sagen. Vielleicht ist eines Frauenzimmers größte Versicherung. Ja, wenn das so ist. Ich dächte, wir kämen also zur Sache. Ich liebe Sie, Mamsell. Das heißt, ich mit wenigen viel sagen. Wir wollen's zergliedern. Nein, wir wollen's lieber ganz lassen. Ich liebe Sie also, Mamsell. Je vous aime, würde ich sagen, wenn Sie eine französische Marquisin wären. Der Geier, Sie sind wohl gar ein Franzose. Nein, ich muss meine Schande gestehen, ich bin nur ein Deutscher. Aber ich habe das Glück gehabt, mit verschiedenen Franzosen umgehen zu können. Und da habe ich denn so ziemlich gelernt, was zu einem rechtschaffenen Kerl gehört. Ich glaube, man sieht mir's auch gleich an. Sie kommen also vielleicht mit Ihrem Herrn aus Frankreich? Ach nein. Wo sonst her? Freilich wohl. Es liegt noch einige Meilen hinter Frankreich, wo wir herkommen. Ach, aus Italien doch wohl nicht? Nicht weit davon. Aus England also? Beinahe. England ist eine Provinz davon. Wir sind über 50 Meilen von hier zu Hause. Aber das Gott, meine Pferde, die armen Tiere stehen ja noch gesattelt. Verzeihen Sie, Mamsell, ich muss noch gehen und das Nötige verrichten. Wir haben noch den ganzen Tag und... was das meiste ist, noch die ganze Nacht vor uns. Wir wollen schon noch eins werden. Ich werde Sie also wieder zu finden wissen, Mamsellchen. Von dem werde ich wenig erfahren können. Entweder er ist zu dumm oder zu fein. Und beides macht unergründlich. So, Jungfrau Lisette, das ist gerade der Kerl danach, dass er mich ausstechen sollte. Das hat er nicht nötig gehabt. Nicht nötig gehabt? Und ich denke, wer weiß, wie fest ich in Ihrem Herzen sitze. Ich möchte wissen, was Ihm mein Herz angeht. Mit was für Gefälligkeiten hat er sich denn ein Recht darauf erworben? Man gibt die Herzen jetzt nicht mehr so in den Tag hinein weg. Und glaubt er etwa, dass ich so verlegen bin mit der meinigen? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann dazu finden, ehe ich's vor die Säue werfe. Der Teufel, das verschnupft. Ich muss eine Prise Tabak draufnehmen. Vielleicht geht es mit dem Niesen fort. Teufel, wo bekommt der Kerl die Dose hin? Belieben Sie ein Prischen? Oh, Ihre untertänige Magd, mein Herr Vogt. Was eine silberne Dose nicht kann, könnte ein Urwürmchen geschmeidiger sein? Ist das eine silberne Dose? Wenn's keine silberne wäre, so würde sie Martin Krumm nicht haben. Ist es nicht erlaubt, sie zu besehen? Ja, aber nur in meinen Händen. Ach, die Fassung ist vortrefflich. Nur ihretwegen möchte ich so ein Döschen haben. Wenn ich sie zusammenschmelzen lasse, steht Ihnen die Fasson davon zu Dienste. Sie sind allzu gütig. Es ist ohne Zweifel ein Geschenk. Ja, sie kostet mir nicht einen Heller. Wahrhaftig, so ein Geschenk könnte ein Frauenzimmer recht verblenden. Mit so einer Dose hätte ein Liebhaber gegen mich gewonnen, es Spiel. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Da es Ihnen so nichts kostet, wollte ich Ihnen raten, Herr Vogt, sich eine gute Freundin damit zu machen. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Wollten Sie sie mir wohl schenken? Oh, um Verzeihung. Man gibt die silberne Dosen jetzt nicht mehr so in den Tag hinein weg. Und glaubt sie denn, Jungfer Lisette, dass ich so verlegen mit der meinigen bin? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann dazu finden, ehe ich sie vor die Säue werfe. Hat man jemals eine dümmere Grobheit gefunden? Ein Herz einer Schnupftabakdose gleichzuschätzen? Ja, ein steinern Herz einer silbernen Schnupftabakdose. Vielleicht würde es aufhören, steinern zu sein, wenn... Doch alle meine Reden sind vergebens. Er ist meine Liebe nicht wert. Was ich für eine gutherzige Närrin bin. Beinahe hätte ich geglaubt, der Vogt wäre noch einer von den ehrlichen Leuten. Wie es meinen, wie sie es reden. Und was ich für ein gutherziger Narre bin, dass ich glaube, ein Frauenzimmer meine es, wie sie es wird. Da, mein Lisettchen, weine sie nicht. Hier, nimm sie. Aber nun bin ich doch wohl ihrer Liebe wert. Zum Anfang verlange ich nichts als nur ein Küsschen auf ihre schöne Hand. Wie schmeckt das? Ei, Herr Vogt, küsse mir doch meine Hand auch. Das doch. Ganz gern, gnädiges Fräulein. Ihr Pflegel. Oh, versteht ihr denn keinen Spaß? Den Teufel mag das Spaß sein. Sorry, mein lieber Vogt. So, und sie lacht noch dazu. Ist das mein Dank? Schon gut. Schon gut. Hätte ich's doch nicht geglaubt, wenn ich's nicht selbst gesehen hätte. Du lässt dich küssen und noch dazu vom Vogt. Ich weiß auch gar nicht, was Sie für Recht haben, mich zu belauschen. Ich denke, Sie gehen im Garten mit dem Fremden spazieren. Ja. Und ich wäre noch bei ihm, wenn der Papa nicht nachgekommen wäre. Aber so kann ich ja kein kluges Wort mit ihm sprechen. Ei, was nennen Sie denn ein kluges Wort? Was haben Sie denn wohl mit ihm zu sprechen, dass der Papa nicht hören dürfte? Tausenderlei. Aber du machst mich böse, wo du noch mehr fragst. Genug. Ich bin dem fremden Herrn gut. Sie würden wohl greulich mit dem Papa zanken, wenn er Ihnen einmal so einen Bräutigam verschaffte. Und im Ernst? Wer weiß, was er tut. Schade nur, dass Sie nicht einige Jahre älter sind. Es könnte vielleicht bald zustande kommen. Oh, wenn es nur am Alter liegt, so kann mich ja der Papa einige Jahre älter machen. Ich werde ihm gewiss nicht widersprechen. Nein, ich weiß noch einen besseren Rat. Ich will Ihnen einige Jahre von der meinigen geben. So ist uns allen beiden geholfen. Des fremden Bedienten. Ich muss mit ihm sprechen. Oh. Es ist alles zu Ihrem Besten. Lisette, lassen Sie mich mit ihm allein. Ja, aber gehen Sie. Vergiss es aber nicht wegen der Jahre. Hörst du, Lisette? Mein Herr, Sie hungert oder durstet gewiss, dass Sie schon wiederkommen, nicht? Ja, freilich. Ihr die Wahrheit zu gestehen, meine liebe Jungfer, so hatte ich schon, sobald ich gestern vom Pferde stieg, ein Auge auf sie geworfen. Doch weil ich nur einige Stunden hier zu bleiben vermeinte, so glaubte ich, es verlohne sich nicht der Mühe, mich mit ihr bekannt zu machen. Was hätten wir in so kurzer Zeit können ausrichten? Ja, das ist wahr. Hätten Sie mir gestern gleich Ihren Liebesantrag getan, es ist wahr, ich würde ihn angenommen haben. Aber überlegen Sie einmal, wie viel ich gewagt hätte, wenn ich mich nicht einmal nach Ihrem Stande, Vermögen, Vaterlande, Bedienungen und dergleichen mehr zu erkundigen Zeit gehabt hätte. Wäre das aber auch so nötig gewesen, so viel Umstände? Sie könnten ja bei dem Heiraten nicht mehrere machen. Und wenn es nur auf eine kahle Heirat angesehen wäre, so wäre es lächerlich, wenn ich so gewissenhaft sein wollte. Allein mit einem Liebesverständnis ist das ganz etwas anderes. Hier wird die schlechteste Kleinigkeit zu einem wichtigen Punkte. Also glauben Sie nur nicht, dass Sie die geringste Gefälligkeit von mir erhalten werden, wenn Sie meiner Neugierde nicht in allen Stücken ein Genüge tun. Nu, wie weit erstreckt sich denn die? Weil man einen Diener doch am besten nach seinem Herrn beurteilen kann, so verlange ich vor allen Dingen zu wissen, wer mein Herr ist. Das ist lustig. Sie fragen mich etwas, das ich Sie gern selbst fragen möchte, wenn ich glaubte, dass Sie mehr wüssten als ich. Und mit dieser abgedroschenen Ausflucht denken Sie durchzukommen? Kurz, ich muss wissen, wer Ihr Herr ist. Oder unsere ganze Freundschaft hat ein Ende. Ich kenne meinen Herrn nicht länger als seit 4 Wochen. So lange ist es, dass er mich in Hamburg in seine Dienste genommen hat. So viel ist gewiss. Reich muss er sein. Denn er hat weder mich noch sich auf der Reise notleiden lassen. Um was brauche ich mich mehr zu bekümmern? Was soll ich mir von Ihrer Liebe versprechen, dass Sie meiner Verschwiegenheit nicht einmal eine solche Kleinigkeit anvertrauen wollen? Ich würde nimmermehr gegen Sie so sein. Zum Exempel, hier habe ich eine schöne silberne Schnupftabakdose. Ja? Nur? Sie dürften mich ein klein wenig bitten. So sagte ich Ihnen, von wem ich sie bekommen habe. Och, daran ist mir nun eben so viel nicht gelegen. Lieber möchte ich wissen, wer sie von Ihnen bekommen sollte. Über den Punkt habe ich eigentlich noch nichts beschlossen. Doch wenn Sie sie nicht sollten bekommen, so haben Sie es niemandem anders als sich selbst zuzuschreiben. Ich würde Ihre Aufrichtigkeit gewiss nicht unbelohnt lassen. Oder vielmehr meine Schwatzhaftigkeit. Doch so wahr ich ein ehrlicher Kerl bin, wenn ich das mal verschwiegen bin, so bin ich's aus Not. Verdammt, wie gerne wollte ich meine Geheimnisse ausschütten, wenn ich nur welche hätte. Adieu, ich will Ihre Tugend nicht länger bestürmen. Nur wünsche ich, dass sie Ihnen bald zu einer silbernen Dose und einer Liebsten verhelfen möge. So wie sie sie jetzt um beides gebracht hat. Wohin, wohin? Geduld! Ich sehe mich genötigt zu lügen, denn so ein Geschenk werde ich mir doch nicht sollen entgehen lassen. Und was wird's auch viel schaden? Ja, ja, sie soll alles wissen. Psst! Hm? Hören Sie nur, mein Herr ist einer von Adel. Wir kommen miteinander aus Holland. Er hat müssen gewisser Verdrießlichkeiten wegen, eine Kleinigkeit, eines Mords wegen, entfliehen. Was? Eines Mords wegen? Ja, aber eines Sonettenmords, eines Duells wegen entfliehen. Und jetzt eben ist er auf der Flucht. Und Sie, mein Freund? Ich bin auch mit ihm auf der Flucht. Der Entleibte hat uns, ich will sagen, die Freunde des Entleibten haben uns sehr verfolgen lassen. Und dieser Verfolgung wegen, und nun können Sie leicht das Übrige erraten. Überlegen Sie selbst. Ein junger, naseweißer Laffe schimpft uns. Mein Herr stößt ihn über den Haufen. Das kann nicht anders sein. Schimpft mich jemand, so tue ich's auch. Oder schlage ihn hinter die Ohren. Ein ehrlicher Kerl muss nichts auf sich sitzen. Das ist brav. Solchen Leuten bin ich gut. Ich bin auch ein wenig unleidlich. Aber sehen Sie einmal, da kommt Ihr Herr. Sollte man es ihm wohl ansehen? Dass er so zornig, so grausam wäre. Oh, kommen Sie, wir wollen ihm aus dem Wege gehen. Er möchte mir es ansehen, dass ich ihn verraten habe. Ich bin's zufrieden. Aber die silberne Dose. Hier kommen Sie nur. Ich vermisse meine Dose. Es ist eine Kleinigkeit, gleichwohl ist mir der Verlust empfindlich. Sollte mir sie wohl der Vogt? Ich kann sie verloren haben. Ich kann sie aus Unvorsichtigkeit herausgerissen haben. Auch mit seinem Verdachte muss man niemanden beleidigen. Gleichwohl, er drängte sich an mich heran, ergriff nach der Uhr, ich ertappte ihn. Könnte er nicht auch nach der Dose gegriffen haben, ohne dass ich ihn ertappt hätte? Ach, da kommt er ja. Nun, nur immer näher, mein Freund. Ist er doch so schüchtern, als ob er meine Gedanken wüsste. Nun, nur näher? Ach, ich habe nicht Zeit. Ich weiß schon, Sie wollen mit mir plaudern. Ich habe wichtigere Sachen zu tun. Ich mag Ihre Heldentaten nicht 10-mal hören. Erzählen Sie sie jemandem, der sie noch nicht weiß. Was höre ich? Vorhin war der Vogt höflich, jetzt ist er grob. Welches ist denn eure wahre Larve? Das hat sie der Geier gelernt, mein Gesicht eine Larve zu schimpfen. Ich mag mit Ihnen nicht zanken, sonst... Nein, nein, Geduld. Ich habe euch etwas Notwendiges zu sagen. Und ich werde nichts darauf zu antworten haben. Es mag so notwendig sein, dass es will. Drum sparen Sie nur die Frage. Mein Freund, habt ihr nicht meine Dose gesehen? Ich vermisse sie. Was ist das für eine Frage? Kann ich etwas dafür, dass man sie Ihnen gestohlen hat? Für was sehen Sie mich an? Für den Hehler oder für den Dieb? Wer redet denn vom Stehlen? Ihr verratet euch fast selbst. Ich verrate mich selbst? Also meinen Sie, dass ich sie habe? Wissen Sie auch, was das zu bedeuten hat, wenn man einen ehrlichen Kerl dergleichen beschuldigt? Wissen Sie? Warum müsst ihr so schreien? Ich habe euch noch nichts beschuldigt. Ihr seid euer eigener Ankläger. Dazu weiß ich eben nicht, ob ich groß Unrecht haben würde. Wen ertappte ich denn vorhin, als er nach meiner Uhr greifen wollte? Oh, Sie sind ein Mann, der gar keinen Spaß versteht. Oh, ich verstehe den Spaß so wohl, dass ich glaube, ihr wollt mit meiner Dose auch spaßen. Allein, wenn man den Spaß zu weit treibt, verwandelt er sich endlich in Ernst. Es ist mir um euren guten Namen leid. Gesetzt, ich wäre überzeugt, dass ihr es nicht böse gemeint hättet. Würden auch andere... Ach, andere. Andere wären es längst überdrüssig, sich so etwas vorwerfen zu lassen. Doch wenn Sie denken, dass ich sie habe, befühlen Sie mich. Visitieren Sie mich. Das ist meines Amtes nicht. Dazu trägt man auch nicht alles bei sich in der Tasche. Nun gut, damit Sie sehen, dass ich ein ehrlicher Kerl bin, so will ich meine Schubsäcke selber umwenden. Und macht euch keine Mühe. Nein, nein, Sie sollen sehen. Sie sollen sehen. Ist da eine Dose? Brotkrümel sind drinnen. Das liebe Gut. Da ist auch nichts. Ah ja, doch. Ein Stückchen Kalender. Ich hebe es der Verse wegen auf, die über den Monaten stehen. Nun, aber dass wir weiterkommen, geben Sie acht. Da will ich den dritten umwenden. Hier, seht. Danke. Was fällt ihm denn da aus seiner Tasche? Das ist ja ein Bart. Wenn ich ihn umhänge, sehe ich bald einem Juden so ähnlich. Ach, geben Sie her. Wer weiß, was Sie wieder denken. Ich schrecke meinen kleinen Jungen manchmal damit. Dazu ist er. Ah, ihr werdet so gut sein und mir ihn lassen. Ich will auch damit schrecken. Ach, vexieren Sie sich nicht mit mir. Ich muss ihn wieder haben. Geht oder... Ich sehe es. Sie sind zu meinem Unglück hierher gekommen. Aber hol mich alle Teufel. Ich bin ein ehrlicher Kerl. Und den will ich sehen, der mir etwas Schlimmes nachreden kann. Merken Sie sich das. Es mag kommen, zu was es will. So kann ich es beschwören, dass ich den Bart zu nichts Bösen gebraucht habe. Der Mensch bringt mich selbst auf einen Argwohn, der ihm höchst nachteilig ist. Könnte er nicht einer von den verkappten Räubern gewesen sein? Doch ich will in meiner Vermutung behutsam gehen. Hier finde ich euch. Zur Tafel wollte ich euch bitten. Sollten Sie nicht glauben, ich wäre gestern mit den jüdischen Straßenräubern ins Handgemenge gekommen, dass ich einem davon den Bart ausgerissen hätte? Hier, seht. Wie? Wie verstehen Sie das, mein Herr? Allein, warum haben Sie mich so geschwind im Garten verlassen? Verzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Ich wollte gleich wieder bei Ihnen sein. Ich ging nur, meine Dose zu suchen, die ich hier herum muss verloren haben. Oh, das ist mir höchst empfindlich. Sie sollten noch bei mir zu Schaden kommen. Der Schade würde so groß nicht sein. Allein betrachten Sie doch einmal diesen ansehnlichen Bart. Ja, ja, Sie haben mir ihn schon einmal gezeigt. Warum? Ich will mich Ihnen deutlicher erklären. Ich glaube... Doch nein, ich will meine Vermutungen zurückhalten. Ihre Vermutungen? Erklären Sie sich. Nein, nein, ich habe mich übereilt. Ich könnte mich irren. Sie machen mich unruhig. Was halten Sie von Ihrem Vogt? Nein, wir wollen das Gespräch auf nichts anderes lenken. Ich beschwöre Sie, bei der Wohltat, die Sie mir erzeigt haben, entdecken Sie mir, was Sie glauben, was Sie vermuten, worin Sie sich könnten geirrt haben. Nur die Beantwortung meiner Frage kann mich antreiben, es Ihnen zu entdecken. Was ich von meinem Vogte halte? Ich halte ihn für einen ehrlichen und rechtschaffenen Mann. Vergessen Sie also, dass ich etwas habe sagen wollen. Ein Bart? Vermutungen? Der Vogt? Ja, wie soll ich diese Dinge verbinden? Vermögen meine Bitten nichts bei Ihnen? Sie könnten sich geirrt haben? Gesetzt, Sie haben sich geirrt. Was könnten Sie bei einem Freunde für Gefahr laufen? Sie dringen zu stark in mich. Ich sage Ihnen also, dass der Vogt diesen Bart aus Unvorsichtigkeit hat fallen lassen. Der Vogt? Dass er noch einen hatte, den er aber in der Geschwindigkeit wieder zu sich steckte. Der Vogt? Dass seine Reden einen Menschen verrieten, welcher glaubt, man denke von ihm ebenso viel Übles, als er tut. Dass ich ihn auch sonst über einem nicht allzu gewissenhaften, wenigstens nicht allzu klugen Griffe ertappt habe. Oh, es ist, als ob mir die Augen auf einmal aufgingen. Ich besorge, Sie werden sich nicht geirrt haben. Und Sie trugen Bedenken, mir so etwas zu entdecken? Den Augenblick will ich gehen und alles anwenden, hinter die Wahrheit zu kommen. Sollte ich meinen Mörder in meinem eigenen Hause haben? Doch zürnen Sie nicht auf mich, wenn Sie zum Glücke meine Vermutungen falsch befinden sollten. Sie haben mir sie ausgepresst, sonst würde ich sie gewiss verschwiegen haben. Ich mag sie wahr oder falsch befinden, ich werde Ihnen allzeit dafür danken. Wenn er nur nicht zu hastig mit ihm verfährt. Denn so groß auch der Verdacht ist, so könnte der Mann doch wohl noch unschuldig sein. Ich bin verlegen. Es ist nichts Geringes, einem Herrn seine Untergebenen so verdächtig zu machen. Wenn er sie auch unschuldig befindet, so verliert er doch auf immer das Vertrauen zu ihnen. Gewiss, wenn ich es recht bedenke, ich hätte schweigen sollen. Wird man nicht Eigennutz und Rache für die Ursache meines Argwohns halten, wenn man erfährt, dass ich ihm meinen Verlust zugeschrieben habe? Wissen Sie, wer Sie sind, mein Herr? Wisst ihr, dass ihr ein Narr seid? Was fragt ihr? Gut, wenn Sie es denn nicht wissen, so will ich es Ihnen sagen. Sie sind einer von Adel. Sie kommen aus Holland. All da haben Sie Verdrießlichkeiten und ein Duell gehabt. Sie sind so glücklich gewesen, einen jungen Naseweis zu erstechen. Die Freunde des Entleibten haben Sie heftig verfolgt. Sie haben sich auf die Flucht begeben und ich habe die Ehre, Sie auf der Flucht zu begleiten. Träumt ihr oder raset ihr? Keines von beiden. Denn für einen Rasenden wäre meine Rede zu klug und für einen Träumenden zu toll. Wer hat euch solch unsinniges Zeug weiß gemacht? Ohoho, dafür ist gebeten, dass man mir es weiß macht. Allein finden Sie es nicht recht wohl ausgesonnen? In der kurzen Zeit, die man mir zum Lügen ließ, hätte ich gewiss auf nichts Besseres fallen können. So sind Sie doch wenigstens vor weiterer Neugierigkeit sicher. Was soll ich mir aber aus alledem nehmen? Nichts mehr, als was Ihnen gefällt. Das Übrige lassen Sie mir. Hören Sie nur, wie es zuging. Man fragte mich nach Ihrem Namen, Stande, Vaterlande. Ich ließ mich nicht lange bitten. Ich sagte alles, was ich davon wusste. Das ist, ich sagte, ich wüsste nichts. Sie können leicht glauben, dass diese Nachricht sehr unzulänglich war und dass man wenig Ursache hatte, damit zufrieden zu sein. Man drang also weiter in mich, allein umsonst. Ich blieb verschwiegen, weil ich nichts zu verschweigen hatte. Doch endlich brachte mich ein Geschenk, welches man mir anbot, dahin, dass ich mehr sagte, als ich wusste. Das ist, ich log. Schurke, ich befinde mich, wie ich sehe, bei euch in feinen Händen. Ich will doch nimmermehr glauben, dass ich von ungefähr die Wahrheit sollte gelogen haben. Unverschämter Lügner! Ihr habt mich in eine Verwirrung gesetzt, aus der Sie sich gleich helfen können. Sobald Sie das schöne Beiwort, das Sie mir jetzt zu geben beliebten, bekannter machen. Werde ich aber alsdann nicht genötigt sein, mich zu entdecken? Desto besser! So lerne ich Sie bei dieser Gelegenheit auch kennen. Allein urteilen Sie einmal selbst, ob ich mir wohl mit gutem Gewissen dieser Lügen wegen ein Gewissen machen könnte. Betrachten Sie diese Dose. Hätte ich sie leichter verdienen können? Zeig mir sie doch. Was sehe ich? Ja, das dachte ich, dass Sie erstaunen würden, nicht wahr? Sie lügen selber ein Gesetzchen, wenn Sie so eine Dose verdienen könnten. Und also habt ihr mir sie entwendet? Wie? Was? Eure Treulosigkeit ärgert mich nicht so sehr als der übereilte Verdacht, den ich deswegen einem ehrlichen Manne zugezogen habe. Und ihr könnt noch so rasend frech sein, mich überreden zu wollen, sie wäre ein, obgleich beinahe ebenso schimpflich, erlangtes Geschenk? Geht, kommt mir nicht wieder vor die Augen! Träumen Sie, oder? Aus Respekt will ich das andere noch verschweigen. Die Dose soll Ihre sein? Ich soll sie Ihnen, Salva Venia, gestohlen haben? Wenn das wäre, dann müsste ich ein dummer Teufel sein, dass ich gegen Sie selbst damit prahlen sollte. Gut, da kommt Lisette. Hurtig kommen Sie! Helfen Sie mir doch, meinen Herrn wieder zurechtbiegen. Oh, mein Herr, was stiften Sie bei uns für Unruhe? Was hat Ihnen denn unser Vogt getan? Sie haben den Herrn ganz rasend auf ihn gemacht. Man redet von Bärten, von Dosen, vom Plündern. Der Vogt weint und flucht, dass er unschuldig wäre, dass Sie die Unwahrheit reden. Der Herr ist nicht zu besänftigen. Und jetzt hat er sogar nach dem Schulzen und den Gerichten geschickt, ihn schließen zu lassen. Was soll denn das alles noch heißen? Och, das ist alles noch nichts. Hör Sie nur, hör Sie, was er jetzt gar mit mir vorhat. Ja, freilich. Meine liebe Lisette, ich habe mich übereilt. Der Vogt ist unschuldig. Nur mein gottloser Bedienter hat mich in diese Verdrießlichkeiten gestürzt. Er ist's, der mir meine Dose entwandt hat, deren wegen ich den Vogt im Verdacht hatte. Und der Bart kann allerdings ein Kinderspiel gewesen sein, wie er sagt. Ich gehe, ich will ihm Genugtuung geben. Ich will meinen Irrtum gestehen, ich will ihm, was er nur verlangen kann. Nein, nein, bleiben Sie. Sie müssen mir erst Genugtuung geben. Zum Henker, so rede Sie doch, Lisette, und sage Sie, wie die Sache ist. Ach, ich wollte, dass sie mit ihrer Dose am Galgen wäre. Soll ich mich deswegen zum Diebe machen lassen? Hat sie mir nicht geschenkt? Ja, freilich. Und sie soll ihm auch geschenkt bleiben. So ist es doch wahr. Die Dose gehört aber mir. Ihnen? Das habe ich nicht gewusst. Und also hat sie wohl Lisette gefunden? Und meine Unachtsamkeit ist an allen den Verwirrungen schuld? Christoph, ich habe euch auch zu viel getan. Verzeiht mir. Ich muss mich schämen, dass ich mich so übereilen konnte. Kommt, wir wollen... Dem Augenblick, Lisette, stelle dem Herrn seine Dose wieder zu. Es ist alles offenbar. Der Vogt hat alles gestanden. Und du hast dich nicht geschämt, von so einem Menschen Geschenke anzunehmen. Nun, wo ist die Dose? Es ist also doch wahr. Der Herr hat sie lange wieder. Wie? Ich habe geglaubt, von wem Sie Dienste annehmen können, von dem kann ich auch Geschenke annehmen. Ich habe ihn so wenig gekannt wie Sie. Also ist mein Geschenk zum Teufel? Wie gewonnen, so zerronnen. Wie aber soll ich, teuerster Freund, mich gegen Sie erkenntlich erzeigen? Sie reißen mich zum zweiten Mal aus einer gleich großen Gefahr. Ich bin Ihnen mein Leben schuldig. Nimmermehr würde ich ohne Sie mein so nahes Unglück entdeckt haben. Der Schulze, ein Mann, den ich für den ehrlichsten hielt, ist ein gottloser Gehilfe gewesen. Bedenken Sie also, ob ich jemals dies hätte vermuten können. Wären Sie heute von mir gereist... Es ist wahr, so wäre die Hilfe, die ich Ihnen gestern zu erweisen glaubte, sehr unvollkommen geblieben. Ich schätze mich also höchst glücklich, dass mich der Himmel zu dieser unvermuteten Entdeckung ausersehen hat. Ich bewundere Ihre Menschenliebe wie Ihre Großmut. Oh, möchte es wahr sein, was mir Lisette berichtet hat? Nun, warum sollte es nicht wahr sein? Komm, meine Tochter, komm. Verbinde deine Bitte mit der meinigen. Ersuche meinen Erretter, deine Hand und mit deiner Hand mein Vermögen anzunehmen. Was kann ihm meine Dankbarkeit Kostbareres schenken als dich, die ich ebenso sehr liebe als ihn? Wundern Sie sich nur nicht, wie ich Ihnen so einen Antrag tun könne. Ihr Bedienter hat uns entdeckt, wer Sie sind. Gönnen Sie mir dies unschätzbare Vergnügen, erkenntlich zu sein. Mein Vermögen ist meinem Stande und dieser dem Ihrigen gleich. Hier sind Sie vor Ihren Feinden sicher und kommen unter Freunde. Allein Sie werden niedergeschlagen. Was soll ich denken? Sind Sie etwa meinetwegen in Sorgen? Ich versichere Sie, ich werde dem Papa mit Vergnügen gehorchen. Ihre Großmut setzt mich in Erstaunen. Aus der Größe der Vergeltung, die Sie mir anbieten, erkenne ich erst, wie klein meine Wohltat ist. Allein, was soll ich Ihnen antworten? Mein Bedienter hat die Unwahrheit geredet und ich... Wollte der Himmel, dass Sie das nicht wären, wofür er Sie ausgeht. Wollte der Himmel, Ihr Stand wäre geringer als der meinige. So würde doch meine Vergeltung etwas kostbarer. Und Sie würden vielleicht weniger ungeneigt sein, meine Bitte stattfinden zu lassen. Mein Herr, Ihre Edelmütigkeit durchdringt meine ganze Seele. Allein schreiben Sie es dem Schicksale nicht mir zu, dass Ihr Anerbieten vergebens ist. Ich bin... Vielleicht schon verheiratet? Nein. Nun was? Ich bin ein Jude. Ein Jude? Grausamer Zufall. Ein Jude? Ei, was tut das? Psst, Fräulein. Ich will es Ihnen danach sagen, was das tut. So gibt es denn Fälle, wo uns der Himmel selbst verhindert, dankbar zu sein. Sie sind es überflüssig dadurch, dass Sie es sein wollen. So will ich wenigstens so viel tun, als mir das Schicksal zu tun erlaubt. Nehmen Sie mein ganzes Vermögen. Ich will lieber arm und dankbar als reich und undankbar sein. Auch dieses Anerbieten ist bei mir umsonst, da mir der Gott meiner Väter mehr gegeben hat, als ich brauche. Zu aller Vergeltung bitte ich nichts, als dass Sie künftig von meinem Volke etwas gelinder und weniger allgemein urteilen. Ich habe mich nicht vor Ihnen verborgen, weil ich mich meiner Religion schäme, nein. Ich sah aber, dass Sie Neigung zu mir und Abneigung gegen meine Nation hatten. Und die Freundschaft eines Menschen, er sei, wer er wolle, ist mir allezeit unschätzbar gewesen. Ich schäme mich meines Verfahrens. Nun komme ich erst von meinem Erstaunen wieder zu mir selber. Was? Sie sind ein Jude und haben das Herz gehabt, einen ehrlichen Christen in Ihre Dienste zu nehmen? Sie hätten mir dienen sollen. So wäre es nach der Bibel recht gewesen. Sie haben in mir die ganze Christenheit beleidigt. Drum habe ich nicht gewusst, warum der Herr auf der Reise kein Schweinefleisch essen wollte und sonst 100 Alfanzereien machte. Glauben Sie nur nicht, dass ich Sie länger begleiten werde. Verklagen will ich Sie noch dazu. Ich kann es euch nicht zumuten, dass ihr besser als der andere christliche Pöbel denken sollt. Ich will euch auch nicht zu Gemüte führen, aus was für erbärmlichen Umständen ich euch in Hamburg riss. Ich will euch auch nicht zwingen, länger bei mir zu bleiben. Doch weil ich mit euren Diensten so ziemlich zufrieden bin und ich euch vorhin außerdem in einem unbegründeten Verdachte hatte, so behaltet zur Vergeltung, was diesen Verdacht verursachte. Behaltet die Dose. Euren Lohn könnt ihr auch haben. So dann geht, wohin ihr wollt. Nein, Denker. Es gibt doch wohl auch Juden, die keine Juden sind. Sie sind ein braver Mann. Top, ich bleibe bei Ihnen. Ein Christ hätte mir einen Fuß in die Rippen gegeben und keine Dose. Alles, was ich von Ihnen sehe, entzückt mich. Kommen Sie, wir wollen Anstalt machen, dass die Schuldigen in sichere Verwahrung gebracht werden. Oh, wie achtungswürdig wären die Juden, wenn sie alle Ihnen glichen. Und wie liebenswürdig die Christen, wenn sie alle ihre Eigenschaften besäßen. Also mein Freund hatte mich vorhin belogen. Ja, und das aus zweierlei Ursachen. Erstlich, weil ich die Wahrheit nicht wusste. Und anderns, weil man für eine Dose, die man wiedergeben muss, nicht viel Wahrheit sagen kann. Ja, und wenn es dazu kommt, ist er wohl gar auch ein Jude. So sehr er sich verstellt. Das ist zu neugierig für eine Jungfer gefragt. Kommen Sie nur. In der Reihe »Die ganze Welt ist Bühne« brachte das Landesstudio Salzburg das Lustspiel »Die Juden« von Gotthold Ephraim Lessing. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Michael Stich, Branko Samarowski, Martin Krumm, Robert Tessen, ein Reisender, Wolfgang Stendar, Christoph, dessen Bediente, Peter Striebeck, der Baron, Hans Hässling. Ein junges Fräulein, dessen Tochter, Dietlind Haug. Lisette, Helma Gauthier. Aufnahme und Schnitt, Josef Adelberger und Therese Eibner. Rundfunkbearbeitung und Regie, Klaus Gmeiner.